SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Episode Mental X Electronic Dove, SRF Virus und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst Virus, ich bin der Mental X und ich habe 3 Stunden fantastische elektronische Clubmusik mit im Gepäck. Unter anderem als Double Vision der Bastian Bux aus Spanien und der Schweizer, der Lee Fandowski, spannen zusammen. Und zwar für ein einziges Release, und zwar beim John Digweed auf Bedrock Records. Kannst du dir vorstellen, was da für eine Bombe kommt, eine musikalische. Vito hat hier brandneue Sounds von Buddha Kid. Der junge Herr, der ist im Moment in allem Mund. Ursprünglich ist es, glaube ich, ein sehr junger Thailänder, der aber dann irgendwann nach Holland gezogen ist. Inzwischen lebt er in Berlin und hat einen Plattenvertrag unter anderem bei Mobile, das Label von der Anja Schneider und das neue Album Sascha auf Last Night on Earth. Heute oben stellt er brandneue Sounds von Buddha Kid vor. Und dann haben wir noch The Return. Der legendäre, grossartige, unerreichbare Techno-Pionier, nämlich der Oliver Lieb, meldet sich zurück. Ja, das ist der Typ, der seit 1991 maßgeblich am Erfolg vom deutschen Techno respektive vom Trance mitgewirkt hat. Und sein bekanntestes alter Ego ist sicher LSG. Und da steht ein neues Album parat. Anfangen die immer mit Buddha Kid aus Berlin. Das ist seine brandneue Scheibe. Und heissen wird sie Ruler on the Thrones. Schön, reise ich mit. Viel Spass. We'll be right back. Berliner DJ und Musiker Einmusik ist ja äußerst populär. Gerade als DJ und als Live-Act tut er zurzeit wieder rings um den Globus. Aber er findet natürlich dann auch noch Zeit. Und das hat sich ja in den letzten Jahren so etabliert. Ein renommierter DJ muss ein eigenes Label haben. Einmusik hat natürlich ein eigenes Label namens Einmusiker. Gut, macht jetzt irgendwie noch Sinn, weil auch wegen Name-Dropping. Jetzt hat er aber auch vor geraumer Zeit mal noch ein Sublabel gegründet. Und zwar 1-2. Dort kommen die ein bisschen spezielleren Sachen raus, wie vorher, zum Beispiel eben die neue Buddha-Kit oder die hier. Die kommt, glaube ich, nächste Woche raus. Und zwar sind das zwei altbekannte hier bei mir in der Sendung, nämlich Mikro-Trauma. Die bringen ihre Comedy-EP namens Bona eben auf 1-2 raus. Und ja, man ist irgendwie nicht anders gewöhnt vom Ricardo Linke und von Daniel Pressler aus Chemnitz. Fantastisch, sensibel, minimalistisch und immer super spacig. Das ist ein Mikrotrauma mit Bona. 2.0 oder ganz einfach Fortet ist das mit neuen Scheiben namens A Planet. Absolut irre, extrem hypnotisch gut. Das liegt natürlich an dem legendären Sample, das du im Hintergrund hörst von dieser Frau. Der Beat Goes Straight von 1993 von Perry und Rhoden. Und dann auch das Ganze so ein bisschen mit balearischem Sound. Fantastische, sommerliche Platte. Auch wenn zumindest hier im Grossraum Zürich oder glaube allgemein die Schweiz heute nicht unbedingt gerade die sommerliche Stimmung ist. Hey, wie hast du eigentlich die Street Parade überstanden? Okay, das Wetter war nicht ganz so schlecht. DJ-Sets waren recht okay. Also am meisten überzeugt hat mich fast Nicole Mudabo. Ja gut, ich bin einfach ein riesen Fan von ihr. Aber auch Ellen Alien ist eines von meinen absoluten Favorites. Und wer wirklich nie irgendetwas falsch macht, das sind halt Animal Trainer. Die haben es schon ziemlich im Griff. Yeah. Woche wieder gefragt, wie viele Leute arbeiten echt bei diesem Label Dear Dear? Ich habe letzte Woche schon gesagt, das ist ein Label, wo du draufgehen kannst. Eben 80% sind Monsterplatten. Und sie releasen praktisch jede Woche gerade zwei verschiedene EPs. Und die müssen irgendwie auch noch sortiert werden. Sprich, ein A&R muss da rum sein. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie mehrere A&Rs haben, weil eine Leihmail, die führt gar nicht. Das ist auf Berliner Dear Dear Music. Das ist von den Fashion Victims. Und ein Stück heisst, keine Ahnung, aber für das habe ich Playlisten. Und die findest du auf srf.ch/Mentlix, was ich aber sicher weiss. Die heutige Episode Mentlix Electronic nennt sich Double Visions and Returns. Stellt brandneue Sounds von Lee Fantowski, von Bastian Buchs aus Spanien. Und mit Return, der Oliver Lieb meldet sich mit seinem 10. Studioalbum als LSG zurück. Kannst du dir vorstellen, wenn der Oliver Lieb seine Sachen kennst aus den letzten 25 Jahren, was du eben erwarten darfst. Nämlich fantastische, sehr technoide Space Sound. Neo und der Graziano Raffa ist einfach immer verlassen, was ihr Label Satbeat betrifft. Der Hörn und Cataneo kennst du natürlich, einer der wohl bekanntesten House- und Progressive-House-DJs der Welt. Aber auch er hat einen Mann im Hintergrund, der eben sein Label managt, nämlich Satbeat Music. Und das wiederum ist eben der Graziano Raffa. Er hat einmal kürzlich erzählt, er bekommt pro Woche so um die 400 Tracks, die er dann durchlässt. Und wenn man denkt, dass Satbeat nur ein einziges Release pro Monat hat, naja, da bleibt vieles, vieles übrig. Das hat sie jedoch geschafft, Veröffentlichung, und das auch zu Recht. Zum zweiten Mal heute oben mit der Be in the Rotation. Letzten Freitag hat er es zum ersten Mal vorgestellt. Das ist ein Memory aus Argentinien und das Stück heisst Juan. Stefan Ampel. Gut, zugegebenermaßen ein bisschen eigenartig klingender Name. Das Original von seiner neuen Scheibe namens Depot, das ist ziemlich durchwachsen. Aber meistens bei einer EP findest du ja verschiedene Remixer. Einer davon, das ist der Rogio aus Griechenland, wenn es mir recht ist. Und wir haben auch Schweizer Beteiligung dabei, nämlich den Dan Sonic aus Zürich. Und sein Remix, der gewinnt ganz klar super funky. So ein bisschen oldschool, progressive house-lastig und richtig, richtig cool. Naja, der perfekte Sound fürs Warm-up, für ein langes Partywochenende. Magst du überhaupt noch? Gut, nach der Street Parade ist man meistens ein bisschen groggy. Und wenn ich heute so mal ein bisschen Partys anschaue für das Wochenende, es ist schon sehr reduziert und spartanisch. Das liegt aber auch daran, weil die meisten Leute, und da zähle ich mich auch dazu, haben sich am letzten Wochenende total verausgabt. Gott sei Dank ist meine Street Parade-Karte wieder mehr oder weniger weg. Und ich hoffe, dir geht es etwa gleich und du gehst entspannt ins Wochenende. Na dann, happy Weekend! is John Digweed. You're listening to Iris Radio with Mental X. Die Woche am meisten im Office gelaufen ist. Lutrell ist das mit Generate auf Anshuna Deep. Letzte Woche einer von meinen Essential Tunes und natürlich klar, habe ich das auch heute oben wieder im Playlist, respektive der Podcast-Part. Der Podcast bekommst du wie gewohnt nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. Da findest du auch den Podcast zum Download natürlich auch Playlisten. Und der Podcast ist alles spätestens auch ab der 11 bis oben ready auf iTunes. Check's aus. We'll be right back. unfassbar geil. Was für ein Track, oder? Jöp, Menke ist das. Und zwar mit dem Track Sonde, der Henry Saiz. Ja, der Technopoet aus Spanien meldet sich vor zwei Wochen zurück mit einer neuen Compilation. Und Henry Saiz backt keine kleinen Brötchen. Nein, natürlich auf dem altehrwürdigen Balance Music, das ist das Label, wo unter anderem auch der James Holden, der Sascha und so weiter ihre Mix-Compilations rausgeben. Und wenn wir schon gerade mit dem wunderbaren Spanier Henry Saiz sind, der nächste Track ist ein neuer von ihm, und zwar September. Aber zuerst ziehen wir uns das noch rein. Was für ein Tune! Unglaublich! Das ist die Jörg Menke mit Sonne. Thank you. weil sie auch Papa will, aber wissen. Und zwar auf seinem Label, das heisst ja bekanntlich Cocoon Recordings, Homebase in Frankfurt. Und neben Sven hat seine eigenen Sachen, er immer wieder befreundete Künstler dort sein, unter anderem der Berliner Einzelkind. Und wenn jetzt zum Beispiel bei Einzelkind auf Facebook-Seite gehst und probierst mal so ein bisschen diese biografielastiges Hintergrundinformationen über den herauszubekommen, dann bekommst du genau eine solche Antwort. Sprich, Biografie. Bla bla bla, Kraftwerk, bla bla bla, Music was my first love, bla bla bla bla, Sven Veit, bla bla, Musical Family, bla bla bla bla bla, Worldwide DJ, bla bla bla bla bla. Das steht jetzt wirklich so da ab. Naja, okay. Kannst du nicht sagen, ist jetzt das wieder so der klassische Berliner Humor oder ist es einfach Understatement? Keine Ahnung. Lass mich Musik sprechen, das ist Einzelkind mit seiner neuen Scheibe beim Papa Veit auf Cocoon. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Für uns ist großartig, aber zum Beispiel für die ganze Resident Advisor Jünger. Über Jahre haben sie probiert, irgendwie gute Musik zu verhindern und haben einfach wirklich nur B-Seiten-Reviews gemacht. Gut, das hat sich in den letzten Jahren auch auf dieser Homepage ein bisschen verbessert, aber was jetzt zurzeit gerade passiert, das ist wirklich unheimlich. Ich habe es schon gesehen und ich habe sie auch schon ein paar Mal angekündigt. Progressive House, und zwar das klassische Progressive House, erlebt eine riesige Renaissance. Im Mainstream zurzeit sind wir natürlich noch ganz klar bei Techno. Aber wir schauen ja hier in dieser Sendung immer ein bisschen weiter führen. Und vorher hast du jetzt zum Beispiel gerade das umwerfende Watergate Release gehört von Darren Flies und Discovery. Und Anja Schneider mit ihrem ehemaligen Click-Clack-Minimal-Label namens Mobile, die setzt jetzt ganz klar auf Progressive House und Trance. Nämlich hier mit Audio Check, das ist die neue Scheibe Oxytoxin. Den heutigen Podcast kannst du natürlich gratis downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentalx und Playlisten findest du ebenfalls online. Den Podcast bekommst du natürlich auch heute oben ab den 11 Uhr auf iTunes for free. Fake-Klassiker. Und was für einen. Und zwar aus meinem ersten Jahr Mental X auf SRF Virus. Genauer gesagt vor 17 Jahren. Im Jahr 2000 habe ich den Track über- und runtergehämmert. Er ist wirklich traumhaft. Produziert haben die Sascha und der Charlie May. Und er ist natürlich von der legendären Expanded EP. Der Track hier heisst er Bellfunk. Göttlich. Thank you. Double Vision and Returns. Das ist Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic. Und ich hoffe, ich habe dich angenehm ins Wochenende begleiten. Deine Woche war nicht ganz so heftig gewesen, respektive der Street Break Hato nicht ganz so stark. Jetzt habe ich heute mal so Glück bei den Veranstaltungen gefunden. Irgendwas fehlt. Gerade mal zwei Sachen habe ich gefunden, die interessant wären. Darum bringt es gar nicht groß, überhaupt einen Teaser zu machen. Im Hive Club haben wir den Carlo Leo aus Kanada, das heisst Tech House. Und in Luzern im Rockclub bekommst du Zürcher Heroes, nämlich Animal Trainer. Das hier ist ein Major von Gabriel Cimarutti. SRF Virus Essential Tune. Folgender Name passiert bei dir A. Du weißt nicht, von wem ich rede. Oder B. Du bekommst am ganzen Körper Hirnhaut. Probieren wir es einmal. Paragliders, The Ambush, Spice Lab, Psilocobin, Mirage, Artibionica, LSG. Und, ja klar, Oliver Lieb. Ihn kannst du wirklich getrost als ein Pionier von der elektronischen Techno- und Trance-Musik bezeichnen. Mit über 250 Releases, weit über 250 Releases gehört er zu den wichtigsten Protagonisten von der frühen Techno-Szene, insbesondere so die ganzen 90er Jahre durch. Jetzt, nach langer Abstinenz, meldet sich wohl das populärste alte Ego von ihm zurück, eben LSG, und zwar mit dem 10., inzwischen 10. Studioalbum. Double Visions heisst, es sind über 25 Tracks und du bekommst genau von da das, was du erwartest von LSG. Total perfekt produzierter Sound, arrangierter Sound und vor allem total emotionaler Space-Sound. Jetzt kannst du einfach sagen, naja, der Oliver Lieb produziert Trance. Nein, der Oliver Lieb ist ein Trance und das ist eine von seinen neuen Tracks. Das ist LSG mit Freak Wave. Thank you. Feld und bumm, da haben wir wieder ein Techno-Brett von diesem äußerst talentierten und begnadeten Musiker aus Holland. Diesmal in diesem Undertone. Ist gerade heute released worden, wenn es macht ist, auf... Naja, kein Plan. Es sind zu viele Tracks bei mir im Office gelandet. Playlisten findest du aber mit Garantie. Und zwar auf srf.ch/mentlix. Das findest du auch gerade heute oben der Podcast mit dem Namen Double Wish and Returns. Im Fokus unter anderem der Oliver Lieb, LSG, Buddha Kid, ein sehr talentierter Newcomer aus Berlin. Und dann haben wir ja noch den Lee Fandowski und den Bastian Buchs mit ihrem neuen Release auf Bedrock. Das kannst du in genau 10 Minuten. We'll be right back. was du vorher gehört hast. Das war der neue Steve Perry mit A Throw Man. Das ist ein klassischer John Digweed, 6 Uhr am Morgen. Ich verpeile euch jetzt alle Platten, oder? Und wenn wir schon gerade eben John Digweed sind, dann wechseln wir auch zu seinem Label. Und ja, der Lee Fandowski wird der absolute Superstar. Er ist Schweizer und genauer gesagt aus Genf, spielt unter anderem sehr regelmäßig im Hive Club. Und er ist einer so von den ersten Hive-DJs gesehen, der wirklich so auf sehr eigenständigen Techno-Sound gesetzt hat. John Digweed hat gefunden, absolut geil. Du kommst zu mir auf ein Label. Und das ist eigentlich fast das Größte, was mit DJ heutzutage passieren kann. Plattenvertrag mit Bedrock Music. Dementsprechend hat er gerade eine ganze EP released. Das ist eine Zusammenarbeit. Und zwar mit dem spanischen Produzenten, mit dem Bastian Books. Und das ist Nine Lives. Das ist es. 3 Stunden Mentalix Electronic. Ich hoffe, ich kann dich anständig ins Wochenende reinfahren. Heizen, aufheizen oder einfach, naja, dir 3 schöne Stunden bereiten. Die heutige Sendung kannst du als Podcast gratis downloaden auf srf.ch/mentalix und selbstverständlich kriegst du dann auch in einer guten Stunde auf iTunes. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag ab der 7. wieder hören, bin ich wieder live da im Studio hinter der Turntable am Mixer und selbstverständlich dir auch eben die neuesten Tracks näher zu bringen. Verbal. Kommt gut auf die Nacht, bis dann, ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.